Schlüssel, Hightech, Telefon, Hermannplatte, Ecke, Hasen, Heide, Telefone mit allem Pipapo. Was heißt Informationsling, Touchscreen, Kamera und Kartentelefon, Münztelefon, alles ist ja erhältlich. Über den Informationsscreen kann man gerade was über Taschen lernen. Taschenwerkzeugkisten gibt es, nicht das größte Taschenmesser der Welt. Kommt aus der Schweiz. Wundert einen sehr. Und dieses Schweizer Taschenmesser hat 87 Werkzeuge. Man würde es kaum glauben. Dann liegen hier ein paar Bahntickets herum, unzählige Zigaretten, ein kaputter Radreflektor und etwas Laub sogar schon, als ob der Herbst kommen will. Ein schreiendes Kind gegenüber, ich weiß gar nicht, ob man das gegen hört. Dann gibt es noch eine neue Info, jede 12. Frau in Deutschland findet Körperbemalung bei Männern attraktiv. Na, das ist auch eine, das wundert mich auch sehr. Und dann gibt es noch eine Nachricht über Web 2.0. Fast jeder 5. Deutsche präsentiert sich schon via Homepage, Blog oder Social Network im Internet. Ja, okay. Also ich glaube, unser Informationsbedürfnis ist jetzt reichlich gedient. Telefonzellen sind in der Zeit, in der ich hier war, nicht benutzt worden. Und ansonsten hier von dem Triple Hightech Münzbrecher, Hasenheide, Ecke, Hermannplatz, keine weiteren Vorkommnisse. Ahoi.